aber ich liebe dich trotzdem, Mario. Es ist einfach unser Stil, uns so zu lieben. Charmant, was? Das mit der Kassette ist gegenstandslos, solange nur wir das Programm haben. Tilmo, Eva. Eva steht für Erwartungswellenanalyse, Expectancy Waves Analysis und das Passwort, den Eingabecode. Auch wenn du den Chip mit dem Programm hättest, den Code kriegst du da nicht raus. Wer ist wir? Leute, die ich kenne und ich. Was für Leute? Eurasia, wie ich. Aber sie sind unwichtig. Ich habe sie ausgetrickst. Ich allein habe das komplette Tilmor-Eva-Programm. Nur ich kenne das Passwort. Komm zu mir, Mario. Wir werden der Menschheit unsere Macht aufzwingen. Die Macht der Information. Die Macht der Intelligenz. Cyberspace ist wirklicher als jede andere Wirklichkeit. Komm in den Cyberspace, Mario. Komm. Komm in den Cyberspace, Mario. Komm. Cyberspace ist der Raum, die Zeit der Zukunft, die alle Zeiten, alle Räume, jede Gegenwart, jede Vergangenheit und jede Zukunft in sich einschließt. Die Menschheit hat die informatische Stufe der Evolution erreicht. Auf dieser Stufe werden Kriege nicht mehr blutig geführt, aber sie werden geführt. Denn der Mensch muss über den Menschen Macht haben. Daran wird sich auf keiner Stufe der Evolution etwas ändern. Und jetzt will ich diese Macht. Komm zu mir, Mario. Wir haben den Vorsprung. Wir müssen ihn nützen. Komm auf meine Seite. Du bist zu schade für die andere. Und wir lieben uns doch. Oder? Auf unsere Art. Auf unsere Art. Auf unsere Art. Ist was? Amantha. Amantha? Wer ist das auf unsere Art? Ja, sagte ich, aber das ist oft anders, ganz anders. Wer sind Sie? Was tun Sie hier? Haben Sie mit mir gesprochen? Hab ich Sie eingeladen? Ach, du bist es, Mario. Red ich wirres Zeug. Ja, natürlich. Ja, lang links und rechts. Aber niemand darf davon wissen. Wollen Sie wirklich schon gehen? Was hast du mit Tilmo gemacht, Mario? Das Zeug redet. Ich kann mich an nichts erinnern. Was hast du mit Tilmo gemacht? Ich habe die Frequenz verdoppelt. Verdoppelt? Tilmo! Oh Gott, du hast mich... Mario! Du hast die Frequenz verdoppelt. Das ist tödlich. Hier links, mein Herzschrittmacher. Es ist kein Herzschrittmacher. Es sollte nur so aussehen. Man sollte es glauben. Es ist der Chip mit dem ganzen Programm Tilmo und allen Problemlösungen. Es ist das Original. Du hast Tilmo verdoppelt. Mario! Alle anderen Chips sind unvollständig. Bei der Obduktion muss er dabei sein. Niemand weiß davon. Die Leute wissen nichts davon. Meine Leute, ich habe sie ausgetrickst. Und Amantha, das ganze Cyberspace-Amantha-Programm ist auf dem Chip. Du wirst mich immer bei dir haben, Mario, solange du lebst. Deine Amantha im Cyberspace bei der Obduktion. Es wird für dich sein, als ob ich nie gestorben wäre. Die Frequenz verdoppelt, das ist tödlich. Wie eine Überdosis Heroin, der goldene Schuss, der goldene Software-Schuss. Es geht nur langsamer und quälender. Und quälender. Die Anfälle werden sich wiederholen, immer öfter, bis zum Paroxysmus. Den Code, Amantha. Das Passwort. Komm zu mir, komm zu mir. Wo bist du? Ich bin es. Sauro wird... Geht mit Sauro. Du bist da. Endlich. Aber ich sehe dich nicht. Ich kann nichts sehen. Dich nicht. Alles ist schwarz. Das Passwort, Amantha. Den Eingabecode. Passwort. Eingabecode. Das Passwort ist... Das Passwort heißt... Dream War, der Krieg der Träume. Ein Science-Fiction-Hörspiel von Friedrich Bestenreiner. Die Rollen und ihre Darsteller: Mario, Volker Niederfahrenhorst, Amantha, Verena von Beer, Linda, Christiane Bachschmidt, Mrs. President, Elisabeth Scherer, Carol, Monika Herwig, Kai, Thomas Lang, Lars, Wolf Anjol, Goodman, Wolfgang Rüther, Ärztin, Veronika Bayer, Sauro, Shigeru Tada, Computerstimme, Jochen Breiter. Ton und Technik Theresia Singer, Mechthild Austermann und Dirk Franken. Regieassistenz Joachim D. Schulz. Musik Matthias Turo. Regie Thomas Werner. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Redaktion Götz Schmedes.